Erster, dies ist ein Lied von David. Zweiter, Jahwe, wirst du mich immer vergessen? Wie lange siehst du mich nicht an? Dritter, wie lange bin ich traurig? Ich habe jeden Tag Sorgen. Wie lange freut sich mein Feind? Vierter, höre mich, Jahwe, mein Gott. Gib mir Licht. Ich will nicht sterben. Fünfter, mein Feind soll nicht sagen, ich habe ihn besiegt. Meine Feinde sollen sich nicht freuen. Ich will nicht fallen. Sechster, ich vertraue auf deine Güte. Mein Herz freut sich über deine Hilfe. Ich will Jahwe loben. Er war gut zu mir.